Yes, man. Fire connection, militant virus promotion. Yeah. Germany, Italy, Spain. Worldwide. Revolution. Living together in a wonderful day. Burn them down. Immer noch Krieg, wann hört es endlich auf? Wieso bauen wir noch Waffen, wenn's im Grunde niemand braucht? Es gibt keinen Sieg, nur Schmerzen dieser Schau. Und die Waffenindustrie füllt sich die Taschen wieder auf. Immer noch Krieg, wann hört es endlich auf? Wieso bauen wir noch Waffen, wenn's im Grunde niemand braucht? Es gibt keinen Sieg, nur Schmerzen dieser Schau. Und die Waffenindustrie füllt sich die Taschen wieder auf. Pero bye bye, burn them Babylon down. Tú lo sientes, yes. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué, yeah, yeah? Dime, ¿por qué impiden la felicidad y la alegría de la gente? Sería tan fácil vivir tan a gustitos, pero la política vende su culito. En tantos países luchamos por la luz, rebeldes contra la opresión. Immer noch Krieg, wann hört es endlich auf? Wieso bauen wir noch Waffen, wenn's im Grunde niemand braucht? Es gibt kein Sieg, nur Schmerzen dieser Schau. Und die Waffenindustrie füllt sich die Taschen wieder auf. Immer noch Krieg, wann hört es endlich auf? Wieso bauen wir noch Waffen, wenn's im Grunde niemand braucht? Es gibt kein Sieg, nur Schmerzen dieser Schau. Und die Waffenindustrie füllt sich die Taschen wieder auf. Millones de cabrones al mando de sus naciones. Sin razones, ¿qué cojones, villano? ¿Por qué te opones? La gente está en la calle, el trabajo en oficinas. Los jefes son los trajes, su oficio los asesina. ¿Cómo vas a ser sano en un sistema enfermo? ¿Cómo vas a saberlo si no te dejan verlo? Muchas decisiones tomadas solos por miedo, sin pensar qué consecuencias traen con ello. Mientras medio mundo no sabe ni leer, enferman otros por obesos y no paran de comer. El sistema no funciona, quien piensa alternativo es enterrado, secuestrado, indignado, despedido. Las Naciones Unidas, opresa militar, democracia indirecta, es una dictadura neoliberal. ¿Tú crees que los de arriba renuncian a sus vicios? Yo creo que juegan guerra para no tener perjuicios. Immer noch Krieg, wann hört es endlich auf? Wieso bauen wir noch Waffen, wenn's im Grunde niemand braucht? Es gibt kein Sieg, nur Schmerzen dieser Schau. Und die Waffenindustrie füllt sich die Taschen wieder auf. Immer noch Krieg, wann hört es endlich auf? Wieso bauen wir noch Waffen, wenn's im Grunde niemand braucht? Es gibt kein Sieg, nur Schmerzen dieser Schau. Und die Waffenindustrie füllt sich die Taschen wieder auf. Bye bye, bye, burn them.